Erster im Monat Nisan, im 20. Jahr von König Artasasta, stand ich vor ihm. Ich nahm Wein und gab ihn dem König. Ich zeigte ihm nicht, dass ich traurig war. Zweiter, der König fragte mich, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Du musst traurig sein. Ich bekam große Angst. Dritter, ich sagte zum König, der König soll lange leben. Ich muss traurig aussehen. Meine Väter liegen in der Stadt begraben. Die Stadt ist zerstört und ihre Tore sind verbrannt. Vierter, der König fragte mich, was möchtest du? Ich betete zu Gott im Himmel. Fünfter, dann sagte ich zum König, wenn der König einverstanden ist und ich der richtige Mann dafür bin, schicke mich nach Juda. Dort ist die Stadt meiner Väter. Ich will sie wieder aufbauen. Sechster, der König fragte mich, während die Königin neben ihm saß, wie lange bist du weg? Wann kommst du zurück? Der König war einverstanden, mich zu schicken. Ich nannte ihm eine Zeit. Siebter, ich sagte zum König, wenn der König einverstanden ist, gib mir Briefe für die Statthalter jenseits des Flusses. Sie sollen mich durchreisen lassen, bis ich in Juda bin. Achter, gib mir auch einen Brief für Asaf. Er ist der Aufseher des königlichen Waldes. Er soll mir Holz geben. Ich brauche es für die Tore der Burg am Tempel, für die Stadtmauer und für mein Haus. Der König erlaubte es mir. Mein Gott half mir dabei. Neunter, ich kam zu den Statthaltern jenseits des Flusses. Ich gab ihnen die Briefe des Königs. Der König schickte auch Soldaten und Reiter mit mir. Zehnter, Sanballat aus Horon und Tobia, der ammonitische Diener, hörten davon. Sie waren sehr wütend. Jemand war gekommen, um den Israeliten zu helfen. Elfter, ich kam nach Jerusalem. Ich blieb 3 Tage dort. Zwölfter, in der Nacht ging ich mit wenigen Männern los. Ich sagte niemandem, was Gott mir für Jerusalem ins Herz gelegt hatte. Ich hatte keine anderen Tiere dabei, nur das Tier, auf dem ich ritt. Dreizehnter, ich ritt in der Nacht durch das Taltor hinaus. Ich ritt zur Drachenquelle und zum Misttor. Ich sah mir die Mauern Jerusalems an. Sie waren kaputt und die Tore waren verbrannt. Vierzehnter, dann ritt ich weiter zum Quelltor und zum Königsteich. Mein Tier konnte dort nicht mehr weitergehen. Fünfzehnter, in der Nacht ging ich im Tal hinauf und sah mir die Mauer an. Dann ging ich durch das Taltor zurück und kam nach Hause. Sechzehnter, die Anführer wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich tun wollte. Ich hatte es niemandem gesagt, weder den Juden, noch den Priestern, noch den Edeln, noch den Anführern, noch den anderen Tempeldienern. Siebzehnter, ich sagte zu ihnen, ihr seht, wie schlecht es uns geht. Jerusalem ist zerstört und seine Tore sind verbrannt. Lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen. Dann werden die Leute uns nicht mehr verspotten. Achtzehnter, ich erzählte ihnen, wie mein Gott mir geholfen hatte. Ich erzählte ihnen auch, was der König gesagt hatte. Sie sagten, wir wollen anfangen und bauen. Sie waren bereit für die gute Arbeit. 19. Sanballat aus Horon, Tobia, der ammonitische Diener, und Gesem, der Araber, hörten davon. Sie lachten uns aus und verachteten uns. Sie fragten, was macht ihr da? Wollt ihr euch gegen den König auflehnen? 20. Ich antwortete ihnen und sagte, Gott im Himmel wird uns helfen. Wir, seine Diener, werden anfangen und bauen. Ihr habt kein Recht in Jerusalem. Ihr gehört nicht dazu.